Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4. Merci, Madame. Oh, okay, my sweet heart, ich liebe you. Und die Woche, ich spiele dazu. How do you do, how do you do, how do you do? Kontrabanda. Also, hola, hola. Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Tupi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich hab mal gehört, blub, blub, blub, aus der Tiefe des Landwehrkanals. Hier ist Deep Blue. Deep Blue grüßt euch mitten aus dem Kreuzberger Südwesten. Also, hört schön, Radio Niemandsland. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Kontrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Es ist Freitag, der 1. Januar im neuen Jahr 2010. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich zu unserer heutigen Niemandsland-Show. Wieder mit dabei, hier im Studio natürlich auch, zu meiner Linken. Hallo Werner. Hallo, ich bin auch wieder da. Keine Überraschung, ich bin auch der gleiche wie letztes Jahr. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sich gute Vorsätze vorgenommen haben ab heute. Ich werde weiter rauchen, nachher gehe ich dann gleich mal raus. Rauchen, Süßigkeiten essen, Kaffee trinken, die Regierung beschimpfen. Gut, das ist richtig. Und den guten Rutsch überstanden, oder den Rutsch gut überstanden, sagen wir so? Einigermaßen, doch, ich bin also schon früher schlafen gegangen als ja? Du. Ja, bei uns war es ein bisschen länger geworden, weil wir auf zwei verschiedenen Festen waren. Eins mit Kindern und eins ohne Kinder. Und dafür siehst du doch ganz gut aus. Naja, ich habe bis Mittag um eins geschlafen, fast bis halb eins. Ja. Also, Gut, heute auf dem Programm natürlich, wie immer, jede Menge heißen Stoff, Nachrichten, einen Monatsrückblick, einen Jahresrückblick, aber nicht das langweilige Jahr 2009. Das kriegen wir überall reingestopft, ohne Sinn und Zusammenhang. Das Thema Jahresrückblicke ist ja irgendwie wie ein Puzzle. Man gibt uns Teilchen von einem verwirrenden Puzzle, wo niemand sich auch nur die Mühe macht, irgendwelche Zusammenhänge herzustellen. Und diese Jahresrückblicke sind immer ein bisschen ärgerlich, oder Werner? Wenn da einfach nur immer wieder gekaut wird, wie viele Medaillen wer gewonnen hat, wo eine Bombe explodiert ist, aber ohne irgendwelche Beziehungen, ohne Bezüge, ohne sich vielleicht die Mühe zu machen, nach den Gründen und Ursachen von all diesem Chaos zu fragen. Genauso ist es immer mehr Informationen, aber im Grunde immer weniger. Immer weniger Wissen. Wir haben immer mehr Informationen und wir wissen immer weniger. Schnelles Fast-Food-Wissen, ja? Aber keine wirklich wichtigen Informationen und Zusammenhänge. Ja. Und dafür sind ja wir da. Wir stellen dann die Zusammenhänge her und gehen dagegen an. Wir versuchen zumindest Zusammenhänge zu zeigen. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos dos horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Wir haben natürlich heute jede Menge Freundschaftsjingles hier im Studio von Leuten, die uns grüßen, von Leuten, die uns aus der Ferne zurufen. Hallo, alles Gute und ein frohes neues Jahr. Zum Beispiel auch ein Gruß von einem alten Freund, ein Namensvetter von dir, Werner. Mein Name ist Werner Kleine. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland herzlich grüßen und Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Ein Freund von mir aus Deutschland, der ist schon etwas älter, der ist weit über 80 und der ist der Autor verschiedener Bücher über den Zweiten Weltkrieg. die hatte ich hier vor ein paar Jahren mal vorgestellt. Insofern ist das eigentlich eine sehr wichtige Person in meinem Leben, auch hier im Radio, und der schickt uns dieses Gruß-Jingle. Das ist übrigens Musik aus den 30er Jahren. Unvergessliche Schlagererfolge. Dort in Copacabana, da wandern Gedanken in weite und unbekannte Fernen. Dort am Rande des Urwalds, da warten die Gaukos auf irgendein Abenteuer. Wenn die grüne Hölle lockt, dann kommen alle Mann für Mann reiten, kämpfen, niederliegen, darum kommt's im Leben lang. Abends an am Lagerfeuer träumen sie von Glück der Welt und ein Lied erklingt zum Himmel zählt. Stern von Rio, du könntest mein Schicksal sein, wann leuchtet dein Zauberschein nur mir allein? Von Rio, du Traum einer Tropennacht, mein Herz war von dir entfacht, ich's gedacht. Du schenkst die Freude und auch die Tränen, du kennst das Geheimnis der ewigen Liebe. Today we got a special guest here in the studio. Hello, little boy. What's your name? Daniel. Hey, Daniel. How are you? Fine? Yes. Would you like to greet someone? Yes. Then go on. Send your greetings. You can speak. The microphone is yours. I hope you have a good Christmas and a happy new year. And now my father will talk. All right. Happy New Year to everybody. Daniel and I are from Ireland, so greetings from Ireland, and enjoy the remainder of the holidays. Stern von Rio, du Traum einer Tropennacht, mein Herz war von dir entfacht, ich's gedacht. My mother's from Spain, and she's from Valencia. And our father and parents are Spanish. And what's your mother's name? Nadia. And my father's name is Dan Philpott. And he's from Kanturk. Would you like to send a greeting to Nuria? Would you like to greet her? Okay. Then, go on. You can speak. You can speak into the microphone. You say, hello, Nuria. Hi, Nuria, this is me, and I'm talking on the radio, and I hope you will listen to me. And my dad will talk now. Mittelpunkt auf allen Live-Konzerten der Toten Hosen ist natürlich Campino, der Sänger und Frontman der Band, der durch seinen körperlichen Einsatz und seine provokanten und satirischen Ansagen für die Show verantwortlich ist. Er bewegt sich wirklich blitzschnell über die Bühne, betreibt eine sogenannte Stage Diving oder klettert die Scheinwerfertürme hoch, um von dort teilweise in 10 Metern Höhe und kopfüberhängend ein Lied zu Ende zu singen. Typisch für die Band waren gelegentliche Überraschungsauftritte oder spontane Gigs vor kleinem Publikum, zu besonderen Anlässen oder im Wohnzimmer von den Familien und Freunden einzelner Fans, zum Beispiel zu einer Hochzeitsfeier oder an ungewöhnlichen Auftrittsorten wie in einer Strafvollzugsanstalt in Berlin und in Düsseldorf, auf einem Elbdampfer in Dresden, auf der Zugspitze in der Klosterschule Altötting oder der 5. psychiatrischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-Ochsenzoll. Bei all diesen Veranstaltungen wurde stets auf Gage verzichtet und lediglich für freie Kost und Logis aufgetreten. Mit wachsendem Bekanntheitsgrad wurde es immer schwieriger für die Band, bei den vielen Einladungen zu diesen Magical Mystery Tour Gigs, wie sie diese Konzerte nach einem Album der Beatles nannten, die richtige Auswahl zu treffen. Seit 1992 schreibt sie deshalb diese Auftritte öffentlich aus, um sich von den eintreffenden Bewerbungen die originellsten auszusuchen. 2005 spielten sie zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft von Studenten in Pirmasens, die das Konzert als Hauptpreis eines Videowettbewerbs der Band gewonnen hatten. Im September 2009 gab die Band ein Konzert im SO 36 in Berlin-Kreuzberg, um mit den Eintrittsgeldern die Finanzierung einer Lärmschutzwand zu unterstützen, welche die Stadt Berlin den Clubinhabern nach einem Nachbarschaftsstreit zur Auflage machte. Um darüber hinaus in kleinen Clubs vor überschaubarem Publikum spielen zu können, verwendete die Band gelegentlich Pseudonyme. 1993 trat sie als das Katastrophenkommando auf, 1998 als Rheinpiraten, 2000 spielten sie als Essen auf Rädern mehrere Konzerte, zwei davon zusammen mit der Band Die Ärzte, welche als die zu späten auftraten, in Berlin und Düsseldorf. Inzwischen ging die Band dazu über, Eintrittskarten für ihre Konzerte in kleinen Hallen und Clubs ausschließlich gegen Angabe der Personendaten und gegen Vorlage des Personalausweises am Eingang abzugeben, um erhöhte Schwarzmarktpreise auszuschließen und die Eintrittskarten nicht auf andere Personen übertragbar. Deshalb sind die Eintrittskarten nicht auf andere Personen übertragbar. Hey! Wenn zwischendurch mal Getränke reinfliegen für euch. Nehmt einfach einen Schluck und reicht das Zeug weiter. Die Stücke sind alles voll. Wir von Niemandsland beginnen das neue Jahr also mit heftigem Rock, mit heftigen Rocktönen. Live die Toten Hosen, das letzte Live-Konzert der Band. 2010, das klingt nach, für mich zumindest, nach Science Fiction. Wer hätte das gedacht, dass die Menschheit sich jemals im Jahr 2010 befinden würde? Wer hätte das vor 30 Jahren gedacht? Oder als man jung und Kind war und hatte Zukunftsutopien von einer besseren Welt, wo zum Beispiel die Menschen nicht mehr arbeiten müssen, wo Roboter die ganze Arbeit machen und wo man Zeit hatte, um sich umfassend zu bilden und um ganz neue Dinge zu entdecken. Jedenfalls, das Millennium ist jetzt mittlerweile 10 Jahre alt. Da gab es gestern in Berlin vor dem Brandenburger Tor die obligatorische Millenniumsfeier. Prosit Neujahr. Auf der Berliner Festmeile haben hunderttausende Menschen das Jahr 2010 begrüßt. Auf der größten Silvesterparty Deutschlands am Brandenburger Tor wurde mit Feuerwerk und Musik gefeiert. Manche tanzten auch mit einem Walzer in das neue Jahrzehnt. In London feierten mehr als 200.000 Menschen am Ufer der Themse. Gänzlich ohne Feuerwerk wurde dagegen in Paris und New York gefeiert. Am Times Square fielen sich die Menschen in einem Regen aus 3.000 Pfund Konfetti in die Arme. Änderungen. Mit dem 1. Januar treten in Deutschland auch neue Gesetze in Kraft. So können im Rahmen des sogenannten Wachstumsbeschleunigungsgesetzes beispielsweise Familien mit steigendem Kindergeld und einem höheren Kinderfreibetrag rechnen. Auch für Erben, Unternehmen und Hoteliers gibt es Entlastungen. Neue Regelungen gelten zudem in vielen deutschen Städten bei den Umweltzonen. In 6 Städten, darunter Bonn, Freiburg und Münster, wird die Umweltzone neu eingeführt. Berlin und Hannover verschärfen ihre bereits geltenden Regeln. Konsequenzen. US-Präsident Obama will Anfang der kommenden Woche mit den Chefs der amerikanischen Geheimdienste über Lehren aus dem versuchten Anschlag auf ein Passagierflugzeug beraten. Dabei werde es um einen besseren Informationsaustausch von Heimatschutz und Terrorabwehr gehen, hieß es in einer Erklärung des Präsidenten. Auch der Informationsaustausch zwischen den 16 US-Geheimdiensten dürfte angesprochen werden. Obama steht wegen des Anschlagsversuchs innenpolitisch unter dem Druck der Republikaner, die ihm Schwäche und Unentschlossenheit vorwerfen. Unwetter. Heftige Regenfälle haben in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 19 Menschen kamen dabei ums Leben. Ganze Straßenzüge wurden überflutet. Zahlreiche Häuser wurden durch Wasser- und Schlammmassen zerstört. Das war der kleine Nachrichtenüberblick vom Tage. Wir hatten gehört, in Berlin Riesenfeier, Werner, vorm Brandenburger Tor. Hier in Barcelona findet das ja immer an der Plaza Catalunya statt. Warst du schon mal da gewesen? Nein, aber habe ich auch nicht vor. Gut. Allerdings könnte man noch nachtragen zu den Nachrichten aus Deutschland, auch noch welche von hier. Ab heute werden wir es noch nicht merken, aber ab morgen dann, wenn wieder Werktag ist. Ab heute werden dann der Strom teurer hier um 2,6%. Ja. Die öffentlichen Transporte auf die lange Distanz 4% auf die lange Distanz. Das ist deshalb nur 4%, weil da eben die Reichen dann im AWE fahren, die Exekutivos und so weiter. Und jetzt für den Nahverkehr, wo die Maloche eben zur Arbeit fahren müssen, da sind es dann 6%. Das Butangas wird teurer, kostet jetzt in Zukunft 11,05 Euro. die nächsten Aussichten dann im Juli, Mehrwertsteuer, dann wird sowieso, werden alle Produkte teurer werden. Also das ist, was uns unmittelbar hier bevorsteht in Spanien. Und das ist wahrscheinlich nur der Anfang. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen. Ja, wir kamen heute Nacht durch die Straßen in Richtung nach Hause. Es war so 3:30 Uhr morgens. Und da haben wir viele, viele junge Leute gesehen und sehr leicht bekleidete junge Mädchen, die wirklich, es gab ja einen bitterkalten Wind heute Nacht. Und die waren alle noch auf der Suche nach Vergnügung, nach Millenniumsfest oder was auch immer. Aber leider war das nicht die rauschende Nacht für viele, wie sie sich erhofft hatten. Barcelona, eine Party, ein Spaß, war wohl letzte Nacht nicht so doll. Auch die katalanischen Radios haben heute Morgen gemeldet, dass viel weniger Teilnehmer an den Feierlichkeiten, an den Festivitäten teilgenommen hätten. Vielleicht nicht nur wegen finanziellen Problemen, sondern einfach auch, weil es wieder kälter geworden ist. Eben, weil es kälter geworden ist und auch, wie gesagt, weil die Krise auch vielen Leuten nicht erlaubt. Es waren auch sehr, sehr viele Ausländer in der Stadt, viele junge Leute, die Lust hatten zu feiern. Wir hatten das Album der Toten Hosen als, sagen wir mal, als Eingangsmusik hier gespielt. Es ist eine Doppel-CD, es sind die Hits von immer und auch die neuen Sachen. Noch ein Lied aus diesem Album, das ist das Lied Auswärtsspiel, die Toten Hosen. Fetzen ganz schön los, die Toten Hosen. Ja, doch nochmal das Thema Millennium. Genau vor 10 Jahren, am 01.01.2000, feierte die Welt das neue Millennium. Und da gab es ja doch einige Ängste. Es ging darum, dass vielleicht sogar die Zahlenkombination 00 für die Jahre mit Horrorszenarien verbunden wurde, die bis hin zu einer weltweiten Rezession ging. Die letzten Monate des Jahres 1999 waren weltweit von den Vorbereitungen und der Vorfreude auf die Feierlichkeiten zur Jahrtausendwende geprägt. Da konnte der Einwand, das neue Jahrtausend beginne eigentlich erst am 1. Januar 2001, noch so häufig vorgebracht werden, die Menschen wollten den markanten Datumswechsel von 1999 auf 2000 und nicht ein korrekt berechnetes, aber unscheinbares Ereignis feiern. So war das Wort Millennium in aller Munde und wurde schließlich zum Wort des Jahres 1999 gekürt. Am herbeigesehnten Tag konnte man schon lange vor Mitternacht am Fernseher verfolgen, wie in den unterschiedlichen Zeitzonen der Übergang ins 21. Jahrhundert und dritte Jahrtausend unsere Zeitrechnung mit prächtigem Feuerwerk und spektakulären Veranstaltungen begangen wurde. Als es dann, heute vor 10 Jahren, auch in Mitteleuropa soweit war, sahen sich nur die zahlreichen Hiobsjünger wieder einmal enttäuscht. Die Welt ging nicht unter und selbst die Computer funktionierten auch am Neujahrstag noch. Die Feiern aber waren bunter und ausgelassener als je zuvor. Ja, das ging ja schon früher los. Das wiederholt sich ja periodisch immer wieder, diese Kataklysmus, Katastrophen, Prophezeiung, Nostradamus. Dann war 1984, haben wir auch überlebt. 2000 haben wir überlebt. Jetzt sieht man, haben wir schon wieder 1. Januar 2010. Die nächste Chance ist dann 2012, da der neue Film. Ach, aber stimmt. Hast du ihn schon gesehen? Nee, ich glaube, ich gucke mir ihn auch nicht an. Nee. Es geht immer gerade so weiter, so werden wir unter anderem auch unterhalten, ne, durch diese Geschichten. Ne? Ich habe den Trailer gesehen und ist ja, ich glaube, ist der Petersen, ne? Der Katastrophen, oder der Emmerich. Ne, ist der Emmerich, einer von den deutschen Hollywood-Regisseuren, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Eins vermeldet der Spiegel in seiner Online-Ausgabe von heute. Der Spiegel definiert die Katastrophen in den 2000er Jahren und kommt mit der Überschrift, als die Natur zuschlug. Erdbeben, Wirbelstürme und dann der Tsunami. Hunderttausende Menschen sind in den vergangenen Jahren, das heißt im vergangenen Jahrzehnt, Opfer von Naturkatastrophen geworden. Viele hätten überleben können, wenn Vorschriften eingehalten worden wären. Es war eine Flut biblischen Ausmaßes. Eben noch existierte das Paradies auf Erden. Weiße Strände, türkisblaues Wasser, wolkenloser Himmel, Palmen, Kinder am Strand. Dann kam die Welle. Riss Menschen mit sich, komplette Familien, Bäume, Tische, Liegestühle, Wassermassen schoben sich in Hotels und durch Straßen, trugen Busse, Autos, Häuser davon, als wären sie Spielzeug. Etwa 220.000 Menschen starben bei dem Tsunami, der am 26. Dezember 2004 ganze Küstenstriche des Indischen Ozeans rasierte. Hunderte Urlauber aus Deutschland waren damals auch unter den Opfern. Das ist die erste große Katastrophe, die der Spiegel hier vermeldet, zum Thema das Jahrzehnt der Katastrophen. Ich glaube, wir haben das noch ganz, oder ich zumindest habe dieses Ereignis doch noch ganz frisch in Erinnerung, wie es uns über die Medien vermittelt wurde. Es gab damals sogar in Deutschland, kurioserweise, sehr, sehr viel, sagen wir mal, Taktgefühl. Es gab ein Lied, das hieß Die Welle oder Jetzt kommt die Flut, und diese Lieder wurden im Radio nicht gespielt. Die wurden verboten. Was hältst du von sowas, Werner, von solchen Verboten dann? Ich wusste das nicht. Was waren das so Lieder, die sich Pop-Musik irgendwie lustig gemacht haben? Nee, überhaupt nicht. Das war einfach ein zufälliges Zusammentreffen, dass jemand vorher schon ein Lied komponiert hatte. Das hieß Die Welle zum Beispiel. Und trotzdem wollte man oder haben Radiodirektoren gesagt, wir sehen davon ab, so einen Titel zu spielen, weil es die Gefühle verletzen könnte der Angehörigen. Dafür gab es ja dann eine Solidaritätswelle, ne, wo sehr viele Leute, auch arme Rentner und so weiter, gespendet haben für die Opfer. Ja, das war dann auch die Spendenwelle. Das war also eine der schlimmsten Naturkatastrophen, diese Katastrophe am 26., also am zweiten Weihnachtstag 2004. Dann gab es auch eine der schlimmsten Naturkatastrophen, den sogenannten Zyklon Nargis im Jahr 2008. Laut Weltkatastrophenbericht waren damals rund 130.000 Tote und Vermisste zu beklagen. Vor allem in Burma forderte der Wirbelsturm unzählige Opfer. Und das Regime verweigerte internationalen Hilfsorganisationen und Journalisten die Einreise. Eine zweite Katastrophe aus dem Jahr 2008 war das Beben im chinesischen Sichuan. Dort starben mehr als 87.000 Menschen. Unter den Opfern waren viele Kinder. Warum so viele Kinder? Weil viele Schulen waren bei den Erdstößen komplett in sich zusammengefallen. Die Kleinen hatten keine Chance. Die Schulen waren unter anderem komplett in sich zusammengebrochen, weil die Baumaterialien, der Beton, der Zement und auch die Streben waren von sehr schlechter Qualität, was wiederum auf eine Korruption in der chinesischen Bauwirtschaft schließen lässt und deshalb sind so viele Schulen zusammengebrochen, als die Kinder da friedlich und fröhlich beim Lernen oder beim Spielen waren. An sich ein großer Skandal, der uns eigentlich erst durch chinesische Internetleute, durch chinesische Blogger vermittelt wurde, weil als das geschah, wusste man nichts davon, von diesen schadhaften Baumaterialien, was man auch in Italien oder hier in Spanien oft erlebt, dass eben am Bau gepfuscht wird bei dem Material. Das waren also die Katastrophen von 2008. Dann ging es weiter mit dem Zyklon Sidr in Bangladesch. Der riss Tausende in den Tod. Viele Menschen starben bei Überschwemmungen, auch in Äthiopien und Mosambik. Dann gab es etwas Schreckliches, und zwar der Süden der USA erlebte mit dem Hurricane Katrina die Apokalypse im August 2005. Da entwickelte sich im Golf von Mexiko einer der gewaltigsten Wirbelstürme, die je in der Region beobachtet wurden. Ende des Monats erreichte das Monster aus Wolken die Südküste der Vereinigten Staaten. Die schützenden Deiche New Orleans brachen. Weite Teile der Metropole, die zu 80% unterhalb des Meeresspiegels liegt, wurden überflutet. Rund 100.000 Menschen wurden damals von den Wassermassen eingeschlossen. Viele saßen tagelang auf den Dächern ihrer Häuser fest. Die Evakuierungspläne erwiesen sich als lückenhaft. Im Superdome harrten 20.000 Menschen tagelang unter entsetzlichen Umständen aus, ohne Wasser, Lebensmittel, Strom. Retter und Helfer kamen viel zu spät und mussten teilweise zu bizarren Maßnahmen greifen. Weil die Polizei damals nicht alle Toten sofort bergen konnte, wurden Leichname etwa mit Peilsendern versehen. Diese Flutkatastrophe kam übrigens nicht überraschend. Ein Hurrikan über New Orleans, so hatte im Frühjahr 2001 die nationale Zivilschutzbehörde FEMA gewarnt, gehöre zu den drei größten Bedrohungen des Landes. Die beiden anderen waren ein Terroranschlag in New York und ein Erdbeben in Kalifornien. Bei den Katastrophen ist es so, leider weiß man oft, dass etwas passieren wird. Man weiß nur nicht wann. Man kennt auch die Fehler und die Lücken im System. Man wusste zum Beispiel in New Orleans, dass wenn wirklich mal ein ganz dickes Ding kommen würde, dass die Deiche nicht standhalten würden. Das war bekannt. Viele Katastrophenspezialisten und Deichbauer hatten schon gewarnt, jahrelang, aber die Bush-Regierung war damals hatte wohl Wichtigeres zu tun. Ja, als Hauptverursacher und Hauptverschulder auch dieser Katastrophe verantwortlich, weil die eben keine Gelder locker gemacht haben für die Deicherweiterung und die Deichausbesserung. Da mussten die Truppen, da musste der Irak zerstört werden. Das war wohl wichtiger. Jahrhundertelang, jahrtausendelang hat der Mensch diese Naturkatastrophen diese Katastrophen als etwas Natürliches angesehen, Sachen der Natur beziehungsweise von Gott geschickte Strafen. Aber man könnte ja den Eindruck haben, dass in letzter Zeit das Bewusstsein darüber langsam zunimmt, dass auch viele von diesen sogenannten Naturkatastrophen auch vom Menschen gemacht sind, ne? Überschwemmungen, Wirbelstürme und so weiter. Und wenn das so weitergeht, also das Bewusstsein darüber wächst, dann muss man sehen, ob das irgendwelche Konsequenzen hat oder nicht. Also eher nicht, jetzt nach Kopenhagen. Ne? Aber damit besteht ja im Prinzip auch eine Hoffnung, dass eine andere Katastrophe, die uns immer als Naturkatastrophe vorgesetzt wird, die Wirtschaft, unsere Ökonomie hier. Ne? Ja, das ist halt so, das ist, da gibt es die guten Jahre und die schlechten Jahre, aber vielleicht wächst auch das Bewusstsein darüber, dass da auch die Menschen und Interessen dahinter stecken. Ah, ja. Das Wissen ist eigentlich da, nur die Macht, dieses Wissen richtig zu nutzen, ist fast leider immer in den falschen Händen. Und die Leute, die eben die Macht hätten oder haben, um dieses Wissen nützlich auszunutzen, die haben kein Interesse daran, weil das eben ihren Geschäftsinteressen entgegensteht. Oder weil das einfach ihren Geschäftsinteressen sogar schädlich entgegensteht. Deshalb läuft das so schlecht. Es geht auch immer wieder um die Frage von Arm und Reich. Die meisten Opfer bei Naturkatastrophen sind arme Leute. Das heißt, immer wenn irgendwo in einem Naturkatastrophengebiet größere Bevölkerungsteile betroffen sind, sind es immer die ärmsten Volksschichten, denen die Häuser wegschwemmen oder die Bude überm Kopf zusammenkracht. Das ist so, weil gerade bei den Ärmsten wird eben gespart oder die werden in ehemaligen Flussbetten angesiedelt, wo dann die Baumafia die neuen Wohnblöcke reingebaut hat, ohne vorher ein geologisches Studium oder ein Bodenstudium anzufordern, ein Gutachten und so weiter. Das ist eigentlich, da ist doch sehr viel Mensch gemacht. Und nicht nur in der Dritten Welt, hier, wenn du dich erinnerst, hier in Spanien, ne, die vielen Gebäude, die, glaube ich, in den 60er Jahren gebaut wurden, die dann plötzlich Aluminosis hatten, ne, weil eben gerade deshalb wieder gespart wurde. Ne. Ja. Ja, da war doch einiges, was da so jetzt noch anzuprangern wäre. Aber wie gesagt, Niemandsland wird jetzt nicht alle Fälle auspacken. Wir haben nur zwei Stunden. Wir bringen also nur ein paar krasse Fälle. Weiter mit Gute Laune Rock der Toten Hosen. Das Thema auch bekannt von früheren Alben Disco. We'll be right back. Welle, Wind und Silbern fällt der Regen auf die Welt. Komm zu mir wie ein alter Freund. Ich geh durch die Straßen ohne Gott und ohne Geld. Und gestern Nacht hab ich von dir geträumt. Regen rinnt und Pfützen sammeln sich auf dem Asphalt. Menschen hinter Tür und Fensterglas. Mir gehört das Offene, wo es blitzt und Donner schallt. Der Regen fällt und macht die Erde nass. Ich weiß, ich bin nicht weit gekommen, immer noch auf meinem Weg zu dir. Doch ich weiß, auch der Tag wird kommen, dann klopf ich an deine Tür. Ich denk an dich Tag ein, Tag aus. Ich will dich wiedersehen, muss ich auch dafür durch den Regen gehen. Heller Wind und silbern fällt der Regen auf die Welt. Seine Melodie macht alles neu. Ich geh durch die Straßen ohne Gott und ohne Geld. Und sing damit du weißt, ich war dir treu. Und gestern Nacht hab ich von dir geträumt. Die Stimme von Herrn Jochen Dieselmeier. Das neue Album ist eben eingetroffen hier auf dem Niemandsland. Plattentisch. Heavy heißt es. Geschickt wurde es mir von meinem Freund Christian aus Unkel am Rhein. Der hat uns dieses Album praktisch mit den besten Empfehlungen zugesandt. Jochen Dieselmeier ist natürlich allen Niemandsland-Hörerinnen und Hörern eine feste Größe, ein Bekannter. Ehemals Leadsänger und Kopf der Gruppe Blumfeld. Auf dem Album gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Songs. Der erste Song, den wir gerade gehört haben, heißt Regen. Ein A-Cappella-Lied, sehr schön gesungen, sehr feinfühlig, dieser Jochen Dieselmeier. Und vielleicht, bevor wir noch das Album in Beispielen weiter vorstellen, vielleicht ein paar Worte zu diesem doch sehr ungewöhnlichen Musiker. Geboren 1967 in Bielefeld, ist der deutsche Musiker Jochen Dieselmeier mittlerweile bekannt als Kopf der Band Blumfeld. 1986 las er in einem Artikel der Spex erstmals über die Szene und das Bad Salzuffener Label fast weltweit und schloss sich ihr 1987 an. Mit seiner Band Die Bienenjäger veröffentlichte er dort erstmals. Weitere Bands und Projekte, in denen er zu dieser Zeit aktiv war, waren die White Palms und Nette Sache, das mit Michael Gürke und Bernadette Lahengst. Besonders beeinflussten ihn zu dieser Zeit Bernd Begemann und Michael Gürke. Dieselmeier nannte sich selbst einen Michael Gürke-Bernd Begemann-Imitator auf dem Weg zu sich selbst, bis hin zur Kopie der beiden. So, Zitat. Aber auch britischer Pop war hörbar. Seine erste Erwähnung in der Spex attestierte der Band, sie klänge nach den Pale Fountains. 1988 absolvierte er seinen Zivildienst in Hamburg und wurde zum Kopf der Band Blumfeld, bei der er nicht nur sang und Gitarre spielte, sondern auch den Großteil der Songs textete. 1991 nahm die Band ihr Debüt Ich-Maschine auf, das ihnen zur ersten Aufmerksamkeit verhalf. Als Reaktion auf die Pogrome gegen Ausländer in Rostock, Lichtenhagen und Mölln Ende 1992 drängte Jochen Dieselmeier gemeinsam mit Christoph Gurk im Hamburger Freundeskreis auf politische Aktionen. Nachdem auch die goldenen Zitronen bei einer Tour durch Ostdeutschland angegriffen worden waren, wurde der Hamburger Wohlfahrtsausschuss als Initiative gegen Neofaschismus gegründet. Mit seinem ehemaligen Vorbild Bernd Begemann kam es in dieser Zeit zu einem Bruch. Begemann skizzierte diesen in seinem Song Rambo 3 mit Jochen Distelmeier im Autokino auf Rezession Baby 1993 als eine Auseinandersetzung um das notwendige Maß auch politischer Radikalität. Zu dieser Zeit erschien das Album L'État et moi, das von der Kritik hochgelobt wurde und den endgültigen Durchbruch Blumenfelds bedeutete. Wurde auf Ich-Maschine noch unglückliches persönliches Bewusstsein ausgestellt und dekonstruiert, gab es hier ein konkretes Gegenüber, mit dem sich das Ich auseinandersetzt. Staat, Geld, gesellschaftliche und persönliche Struktur. Die von Distelmeier verfassten Texte lösten eine langjährige, auch akademische Exegese aus und wurden selbst von Schriftstellern wie Durst Grünbein rezipiert. Zugleich markierte diese Platte aber auch einen Bruch im Werk. Nach der Auflösung von Blumenfeld 2007 begann Distelmeier eine Solo-Karriere. Im Juli 2009 kündigte Distelmeier auf seiner Webseite an, dass am 25. September sein erstes Soloalbum Heavy veröffentlicht werde. Gleichzeitig mit der Ankündigung begann er zu touren. Auf seiner Website veröffentlichte er zudem vorab das Stück Wohin mit dem Hass, zu dem später auch ein Video publik wurde. Die erste Single Lass uns Liebe sein wurde ebenfalls von einem Video begleitet. Gut, ich würde sagen, wir hören uns jetzt das Lied an, Wohin mit dem Hass, Jochen Distelmeier von seinem Album Heavy. Dem Hass, all dem Hohn und Spott, dem Neid, mit dem ihr mich betrachtet. Alles, was ihr wisst, ich bin nicht wie ihr, und so wird es immer sein. Also gebt mir euren Hass und seht mir zu, Wohin mit dem Hass, Jochen Distelmeier? Du hast genickt, Werner. Das ist genau die Frage, wohin mit dem Hass. Ne? Der Hass ist da. Und eigentlich wollte ich dich vorher fragen, ob nur vorm Reichstag Feuerwerk war und Feuer oder ob auch wieder ein paar Autos gebrannt haben. Das ist ja wirklich Mode geworden in letzter Zeit. Ist noch ein paar Tage her, 4, 5 Tage. Ja. Haben wieder in Berlin 5 Geländefahrzeuge gebrannt, also diese Dinger, die sehr viel Benzin fressen und mit Allradantrieb. Ja, so todo terreno, wie man die nennt. Und im ganzen letzten Jahr, das 2019, insgesamt 200 Autos angezündet worden. Und man sagt hauptsächlich aus 3 Gründen. Einmal Militäreinsatz in Afghanistan, da werden dann Firmen attackiert und Autos und Lastwagen, die mit der Bundeswehr kooperieren. Dann eine andere Geschichte, die als Motivation dahinter steckt. Alles, was mit der sogenannten Sozialreform Hartz IV zu tun hat, da werden jetzt diese Jobcenter angegriffen. Oder auch besonders in Berlin und auch in Hamburg eben diese Tendenz, sogenannte alternative Viertel für reiche Leute und Yuppies interessant zu machen, mit den ganzen sozialen Veränderungen, die das mit sich bringen würde. Ne? Also wie gesagt, es hat sich jetzt so entwickelt, so fast wie eine Mode. Und jetzt geht natürlich das Geschimpfe los von oben, von den Parteien, die SPD spricht, über die rot lackierten Faschisten, die das machen. Die CDU sagt, das ist linker Terror. Die Grünen lamentieren sich hier gegen die Kiez-Taliban und so geht es gerade weiter. Also das Wort Terror wird heute gegen solche Aktivitäten ohne jedes Problem angewendet. Ne? Wenn, früher ging es drum um RAF von mir aus oder auch islamische Terroristen, aber jetzt sind es auch schon Terroristen. Also was da jetzt losgebrochen ist in Deutschland in letzter Zeit, ist eine richtige Distanzierungsorgie. Aber warum sind die alle so besorgt? Weil die Brandstifter doch ein Umfeld haben von Sympathisanten, das hineinreicht bis in die Mitte der Gesellschaft. Ne? Also so, vielleicht steckt dahinter so eine klammheimliche Sehnsucht, dass es auch mal den Mercedes mit Weißwandreifen vom eigenen Vermieter trifft. Ne? Kleine Anekdote dazu. Dazu vielleicht ein paar aktuelle Zahlen, die habe ich hier gerade gefunden. Die Taz Homepage, da gibt es eine aktuelle Reportage zu einem sogenannten Autoabfackler, der erzählt über einen aufgezwungenen Krieg, ein für ihn menschenverachtendes System und das Ziel, andere durch brennende Autos wachzurütteln. Da hat also jemand seine persönlichen handfesten Motive, politische Motive, um das zu tun. Wie auch immer, jeder kann da seine Motive haben. Dann haben wir den Begriff der Gentrifizierung. Das ihre Taten begründende Schlagwort linker Autoabfackler heißt Gentrifizierung, auch Yuppieisierung. Der Begriff stammt aus der Staatssoziologie und bezeichnet die Aufwertung von Stadtteilen durch Zuzug solventer Mieter und die damit verbundene Verdrängung der dort lebenden ärmeren Bevölkerung. In der Bundesrepublik ist nicht nur Berlin von dieser Entwicklung betroffen, sondern auch Hamburg, Bremen und Leipzig. Das nächste, die abgefackelten Autos, hier eine kleine Statistik des Jahres 2009. Nie wurden in den vergangenen Jahren in Berlin so viele Autos angezündet wie 2009. Die Polizei zählte bis Mitte Dezember 301 Fälle. Bei den 377 Fahrzeugen direkt angegriffen wurden. 142 Fälle, 214 Fahrzeuge wurden als politisch motiviert eingestuft. Vor drei Jahren wurden in Berlin gerade einmal 43 Fahrzeuge abgefackelt. Am häufigsten sind in Berlin Automobile der Marke Mercedes 53, BMW 31 betroffen. Schwerpunkt der Anschläge sind die Stadtteile Friedrichshain, Mitte und Kreuzberg. Das heißt, die Stadtteile auch, die von der Jupisierung wohl am meisten betroffen werden, wurden und sind. Das also ein paar aktuelle Zahlen zum Thema Autoabfackeln. Und eben auch, darauf gekommen sind wir natürlich im Zusammenhang mit dem Lied von Jochen Distelmeier, Wohin mit dem Hass. Es gibt blinden Hass, es gibt intelligenten Hass, man kann Hass kanalisieren, man kann Hass gegen die Falschen lenken. Die Nazis haben den dumpfen Hass der in Armut abgleitenden Mittelschichten in Deutschland eben gegen Juden und gegen Ausländer allgemein richten können. Es ist also immer die Frage, wie, mit welchen Ideologien und was aus dem Überbau kommt, um Hass zu kanalisieren und als Massenbewegung auch politisch zu nutzen, für eigene Interessen. Das ist vielleicht auch ein Problem. Wie du sagtest, wo Gewalt herrscht, wo Gewalt entsteht, da wird natürlich auch versucht, die Gewalt politisch für sich nutzbar zu machen, in jeder Weise. Denken wir an den Souveniranschlag auf Berlusconis operiertes Greisengesicht, die glatt operierte Greisenfratze Berlusconis, die da was abkriegte. Da hat die italienische Rechte natürlich gleich eine Mitleids- und auch eine Sympathiekampagne für Berlusconi daraus gemacht. Das heißt, inzwischen Gewalt, wurde ja sogar der Papst umgeworfen. Ne? Ja, Papst. Jemand stürzte sich auf den Papst. Das heißt, wohin mit dem Hass? Wohin mit dem Hass? Ich schlage noch ein Thema vor von Jochen Distelmeier, von dieser doch wunderbaren CD, das Lied Lass uns Liebe sein. Jochen Distelmeier.

Da gibt es doch für die letzten zwei Wochen einiges nachzuholen. Am 21. Dezember, das war der Montag, geschah in Madrid Folgendes. Al-Qaida des islamischen Maghreb, die Terroristenorganisation, die seit dem 25. November drei katalanische Helfer einer NGO verschleppt hält, benutzt Entführungen und Drogenhandel in erster Linie, um Geld zu erbeuten. Dies geht zumindest aus Presseberichten hervor, die Geheimdienstinformationen von gefangenen Al-Qaida-Leuten zitieren. Westsahara Al-Layun. Nun befindet sich die westsaharische Freiheitskämpferin Aminatou Haider wieder in ihrer Heimatstadt, doch die marokkanische Polizei unterwirft das Stadtviertel, in dem Frau Haider wohnt, einer eisenharten Kontrolle. Bei der Willkommensdemonstration für Frau Haider wurden die Demonstranten von der Polizei brutal zusammengeprügelt. Es gab ca. 20 Verletzte. Jetzt herrscht Angst. Warschau, der polnischen Polizei ist es gelungen, schon nach wenigen Tagen die gestohlene Metallkonstruktion über dem Tor des Museums in Auschwitz zurückzuerlangen. 5 des Diebstahls Verdächtige wurden verhaftet. Die schaurig berühmte Metallkonstruktion über dem Tor zum ehemaligen KZ Auschwitz, heute Gedenkstätte, trug die Worte Arbeit macht frei. Nach Polizeiangaben soll es sich bei den Dieben nicht um Neonazis handeln, vielmehr ist von einem Auftragsdiebstahl die Rede. Madrid-Barcelona. Der Wintereinbruch und die Kältewelle lösten in vielen Regionen Spaniens und Kataloniens Katastrophenpläne aus. Temperaturen bis minus 20 Grad wurden in einigen Landesteilen gemessen. Wegen des heftigen Schneefalls konnten viele Kinder nicht zur Schule gehen. Die Meldungen vom Dienstag, dem 22. Dezember. Teheran. Beim Begräbnis eines Großayatollah kommt es zu Massenprotesten gegen das Regime von Präsident Ahmadinejad im Iran. Tote, Verletzte und Verhaftete sind die Folge. Warschau, die gefassten Diebe des Schmiedeeisens vor der KZ-Gedenkstätte Auschwitz erklären, dass sie keine Neonazis seien. Die Katastrophen, Stromausfälle in Frankreich, 2 Millionen Menschen ohne Strom, Kältewelle in Zentralspanien führt zu erheblichen Störungen und Verspätungen im Flugverkehr, 332 Flüge werden allein in Madrid-Barajas annulliert. Trotz der Rauchverbotsgesetze steigt die Zahl der Raucher um 7% in Spanien. Interessant, ein widersprüchliches Datum. Die Meldungen vom Mittwoch, dem 23. Dezember. Der Bankrott der spanisch-argentinischen Fluggesellschaft Air Comet lässt kurz vor Weihnachten tausende Fluggäste am Boden. Kataloniens nicht offizielle Nationalmannschaft besiegt Argentinien am Dienstag mit 4:2. 80 Tote und der Zusammenbruch großer Teile des Verkehrsnetzes sind die dramatische Bilanz des Kälteeinbruchs in Europa. In Deutschland werden bis zu minus 20 Grad Temperaturen gemessen. Laut Pressemeldungen unterhielt der US-Geheimdienst CIA auch in Litauen sogenannte Geheimgefängnisse oder Folterknäste. Das muss man sich einmal vorstellen. Litauen, das kleine, vom bösen Sowjetimperium unterdrückte, geschuhriegelte Land, wo der Westen doch so viel Freiheit investiert hat. Und jetzt Folter, geheime Foltergefängnisse. Die Meldungen vom Donnerstag, dem 24. Dezember, Heiligabend, Madrid. Die Strompreise sollen um ca. 2,64% steigen. Im mexikanischen Narkokrieg zwischen Regierung und Drogenkartellen werden Angehörige eines gefallenen Polizisten von der Drogenmafia massakriert. Eine neue Dimension im Drogenkrieg an der Südgrenze der USA. Frankreichs Parlament verabschiedet ein Gesetz zur Entschädigung der Opfer von über 200 Atomtests, die Frankreichs Atomstreitkräfte zwischen 1960 und 1996 auf von Frankreich weit entfernten Inseln durchgeführt haben. Und was Frankreich auch verabschieden wollte, was heute in Kraft treten sollte, war das Gesetz, neues Gesetz zur Klima, eine Ökosteuer sollte eingeführt werden für jede Tonne CO2, die produziert wird, sollte 17 Euro bezahlt werden müssen. Und das war die Idee von Sarkozy, auf dieser Klimawelle reiten, Popularität zu bekommen. Also macht er jetzt dieses Gesetz. Aber es tritt nicht in Kraft, weil das Verfassungsgericht in Frankreich Nein gesagt hat. Warum? Ist doch eine schöne Initiative, ein schönes Ansinnen, sowas einführen zu wollen. Das Verfassungsgericht sagt, das werden wir nicht machen, das kann man nicht machen. Warum? Weil unser Freund Sarkozy zu viele Ausnahmen da eingeplant hatte, also hauptsächlich für die Industrie. Und das Gericht sagt, dieses Gesetz würde so seinen Zweck nicht erfüllen. Also Raffinerien, Zement, Glasfabriken, die zivile Luftfahrt, die Güter, Personentransport auf der Straße sollte ausgenommen werden. Aber wer kommt dann da rein? Die kleinen Privatleute. Also praktisch 93% aller industriellen Abgase wären dadurch nicht erfasst. Das heißt, die Industrie, der Hauptverschmutzer nicht. Und die einzigen, die dann eben hätten zahlen müssen, wären die kleinen gewesen, die private Haushalte. Grotesk. Vom selben Tag noch eine Meldung. Die Flut überschwemmt 55% von der Stadt Venedig. Das waren die Nachrichten vom 24. Dezember, Heiligabend. Erster Weihnachtstag, Freitag, 25. Dezember. Die USA-Regierung beschließt eine verwässerte Ausgabe der sogenannten Gesundheitsreform, um ca. 40 Millionen US-Bürger medizinisch versorgen zu können. Thema Gazastreifen Jerusalem. Hisbollah zensiert in palästinensischen Lesebüchern eine Passage aus dem Tagebuch der Anne Frank. Am gleichen Tag wird gemeldet, dass der Großrabbiner von Israel predigt ein Verbot von christlichen Weihnachtssymbolen auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Israel. Pfui Teufel, weg mit dem Weihnachtsbaum, haut dem Weihnachtsmann auf die Mütze. So sind sie, die Fundamentalisten, Hisbollah und die Rabbiner. Samstag, 26. Dezember, Detroit. Passagieren und Besatzung gelang es während eines Flugs von Amsterdam nach Detroit, einen Selbstmordattentäter aus Nigeria zu entwaffnen bzw. unschädlich zu machen. Danach herrschte Panik auf allen Flughäfen. Die Passagiere werden verschärften Kontrollen unterzogen. Jetzt können auch viele Rechtspolitiker ihr Lieblingsprojekt wieder durchziehen, den Ganzkörperscan. Da sind sie schon lange scharf drauf, das heißt, die Menschen am ganzen Körper abzuscannen, was gegen die Menschenrechte und die Menschenwürde verstößt, aber vielleicht gelingt es ihnen mit diesen sogenannten versuchten Selbstmordattentaten, diese Maßnahme durchzudrücken. Am Heiligabend stürzte sich eine Frau auf den Papst. Das Motiv bleibt unklar, man sprach von Geistesverwirrung, aber genaueres wurde dann nicht gesagt, wie immer. Mittwoch, 28. Dezember, wir kommen also langsam zum Ende des Jahres. Die USA führt neue Beschränkungen für Flugpassagiere ein. Achtung, eine Stunde vor der Landung darf sich zum Beispiel niemand mehr von seinem Platz erheben. Und, auch interessant, niemand darf während des Fluges irgendein Gepäckstück auf seinem Schoß haben. Das heißt, das Handgepäck muss außer Reichweite der Passagiere sein. Das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt noch mehr. Es gibt eine ganze Liste von völlig grotesken Sachen. Das heißt, das Fliegen bis jetzt schon für sensible Menschen eine Qual. Man muss sich da demütigen, man muss sich abchecken lassen wie ein Schwerverbrecher, wird noch einen Zacken unangenehmer. Und ich würde sagen, viele werden vielleicht, wenn es geht, natürlich auf den Flug verzichten in Zukunft. Die Top-Meldung vom Dienstag, dem 29. Dezember, da wird wieder groß in der spanischen Presse besonders diskutiert, die neuen Soldaten für Afghanistan, wie von der spanischen Regierung beschlossen. Wie viele das genau sein werden, gibt man noch nicht so genau zu. Man spricht davon bis zu 1000, aber wer weiß. Dann gab es ein Massaker und eine Attentatswelle in Pakistan, allein 30 Tote in Karachi. Und Folter und Knast für Sympathisanten der saharischen Freiheitskämpferin Haider. Jawohl, das marokkanische Folterregime, so hofiert von unseren spanischen Königen und als angehende Demokratie gefeiert, Das ist ein knallhartes, schmutziges, kleines Folterregime, das zum Beispiel Leute nur wegen ihrer Ideen in Haft nimmt und einer physischen Tortur unterzieht. Die Meldungen vom Mittwoch, dem 30. Dezember. Peking richtet einen britischen Staatsbürger hin, der wegen Drogenhandels verurteilt wurde. Russlands Premierminister Putin kündigt eine neue Aufrüstungsrunde an. Und Jemens Regierung, so heißt es, bittet die USA und Europa, wer ist Jemens Regierung, um Militärhilfe, um Al-Qaida zu bekämpfen. Das heißt, eine dritte Front kann aufgemacht werden, nämlich der Jemen. Dann haben wir neben Afghanistan, Irak, Pakistan, da kocht es, noch den Jemen. Damit hätten wir also das Ganze, die ganze Golfregion umfasst. Und die letzte Meldung für diesen Rückblick-Katastrophenblock für die letzten zwei Dezemberwochen ist der Donnerstag, der gestrige Donnerstag, der 31. Dezember, Silvester. China kündigt an, einen ultraschnellen Hochgeschwindigkeitszug bauen zu wollen. Was heißt bauen zu wollen? Die bauen den nach, die kopieren den. Der ca. 400 Kilometer pro Stunde erreichen soll. Und 8 tote CIA-Agenten bei einem Angriff auf eine US-Basis in Afghanistan. Werner, du hast den Finger erhoben zur Wortmeldung. Zu einer von deinen Nachrichten, finde ich, sollten wir schon noch was sagen. Dieser Konkurs von Air Comet, also der Besitzer davon ist ja Herr Diaz Ferran, der nicht nur Unternehmer ist, sondern gleichzeitig auch der Unternehmer der Arbeitgeberunternehmer, der ideelle Gesamtunternehmer sozusagen, der Vorsitzende vom COEO heißt das wohl, der Arbeitgeberverband. Ja. Und dieser Typ, der war vor kurzem im Fernsehen, gab es doch so eine ähnliche Sendung, wie sie früher gemacht haben mit den Regierungschefs und dem Oppositionschef. Herr Präsident, ich habe eine Frage für Sie. Aha. Und da war er auch da und hat sich da aufgeführt als Vertreter der Unternehmer, eben gesagt, die Unternehmer ist das Wichtigste überhaupt in der Gesellschaft. Wir zeigen, wo es lang geht. Das Beste, was den Arbeitnehmern passieren kann, ist, dass es solche Unternehmer gibt wie uns. Und jetzt ein paar Tage später macht seine Firma pleite, lässt 7.000 Touristen und Fluggäste am Boden, den er bis zu 2 Tagen vorher noch Tickets verkauft hat. Ja, ja. Ja. Das ist schon kriminell. Und hat er noch die Frechheit zu sagen, ja, die sind doch selber schuld. Mit so einer Gesellschaft wie Air Comet wäre ich nicht geflogen. Es ist nicht zu fassen. Ja. Die eigene Firma, da werden jetzt 650 oder bis zu 700 Leute wieder zusätzlich auf der Straße sein, denen er schon 5 oder 6 Monate lang das Gehalt nicht mehr bezahlt hat. Ja? Und wie es normal ist, die fangen dann an, sich zu rühren und bis hin zum Streik. Und jetzt sagt er, der Streik ist schuld, dass die Firma pleite gegangen ist. Ne? Also solche Typen sind die Vertreter der Unternehmer hier. Ne? Es ist ein Zerr und ein Schandbild praktisch eines Unternehmers. Das ist praktisch eine Karikatur. Diese Leute, die sorgen natürlich auch dafür, dass man nachher wieder Lieder schreiben muss, die heißen Wohin mit dem Hass. Ich kann mich auch an eine Szene erinnern im spanischen Fernsehen. Da sah man diesen sauberen Herrn vor laufenden Kameras mit einem weinerlichen Gesichtsausdruck, sagte, er hätte sein Haus, er hätte eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen. Der sagte das mit so einem schmierigen Hundeblick, dass jeder direkt wusste, der Typ lügt wie gedruckt. Das ist das eigentliche Problem. Na, wenn du irgendjemand fragst, dich umhörst unter den Bekannten und so, ja, warum unterlässt die Unternehmung, warum entlässt der Unternehmer Leute, setzt die auf der Straße? Dann sagen alle, ja klar, Kosten sparen, er muss ja Kosten sparen. Das Problem ist, er setzt sie auf die Straße, weil er das darf, weil es kein Gesetz gibt, das das verbietet. Ne? Niemand zwingt ihn, mit seinem eigenen Vermögen zu haften, bevor er Leute entlässt. Ne? Und klar, wer müsste diese Gesetze machen? Unsere Politiker und warum tun sie es nicht? Weil sie kein Interesse haben, weil sie die gleichen Interessen haben wie die Unternehmer auch, dieser Filz, diese Mafia, und deshalb rührt sich da auch nichts, weil die sich ja, wenn sie diese Gesetze machen würden, sich ins eigene Fleisch schneiden würden. Das Lied Die goldenen Zitronen, angelogen. Zwölf Jahre Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Leute, als Vertreter des Schallplatten-Einzelhandels gebe ich euch jetzt erstmal ein paar kleine Orientierungshilfen. Das ist also ein Disco-Fox. Und damit sind wir auch schon beim ehrlichen, bodenigen Rock in Rheinkultur 1971, wenn ich daran denke, das waren noch Zeiten. Mein Gott, was haben wir Joint gerockt? Was ist das denn jetzt? Ach, das ist doch die Wurzel allen Übels, Mensch. Dixieland! Ja, das sind die goldenen Zitronen, aber auch die... das ist Norbert Hähnel, der falsche Heino. Das ist die Stimme, unverkennbar. Das Jahr 2009, da müsste man vielleicht auch nochmal fast schon zum Ausklang dieser Sendung drauf zu sprechen kommen, war natürlich auch das Jahr der Krise, der sogenannten Finanzkrise. 2009 stand globales Finanzkapital ohne Geschäftsgrundlage da. Mit Billionenhilfen und ungedeckten Schecks drückten Staaten den Reset-Knopf. Die Army zeigt sich alarmiert. Vor gut einem Jahr warnten Experten der US-Militäruniversität Carlisle vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen, falls sich die Finanzkrise in den Vereinigten Staaten weiter verschärfen sollte. Werner, mit dieser Nachricht hast du vorhin auch erwähnt. Ja. Ein Einsatz des Militärs gegen die eigene Bevölkerung könnte demnach nötig werden. Und interessanterweise haben die das schon vor einem Jahr prophezeit, dass das passieren könnte, wenn sich die Krise verschärft. Seither hat sie sich verschärft und es wird offiziell nicht zugegeben, weil man versucht uns jetzt zu verkaufen. Wir sind gerade dabei, die Krise zu überwinden. Wir kommen schon fast wieder raus. Aber wenn du dir die Realität anguckst, ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Die Arbeitslosigkeit geht weiter, die Verschuldung ist brutal gewachsen in allen Ländern, nicht nur in Dubai, auch in den USA natürlich. Und also die Krise wird jetzt erst losgehen und dann werden wir darauf vielleicht zurückkommen müssen, wenn die sagen, es kann bald bürgerkriegsähnliche Zustände geben. Es geht ja auch darum, dass wenn die Leute anfangen, handgreiflich vielleicht gegen bestimmte Banken vorzugehen oder gegen bestimmte, sagen wir mal, Leute, die offensichtlich entlarvt wurden als Großbetrüger, dass dann immerhin noch die Armee bereitsteht. Schon im Jahr 2008, im September, stimmte der US-Kongress dem Troubled Asset Relief Program, TARP, zu, einem Plan, der es der Bush-Administration erlaubte, damals noch Bush-Administration, ihre superreichen Freunde und Geldgeber in den Vorstandsetagen der großen Banken zu retten. Mit geliehenen 700 Milliarden Dollar konnte die Administration den Finanzkonzernen einen Teil ihrer Schrottpapiere abkaufen. Geld, für das der US-Steuerzahler, das heißt hauptsächlich die Arbeiter, gerade stehen müssen. Darum geht's, den Leuten praktisch Schrott zu verkaufen oder diese Schrottpapiere von allem bezahlen zu lassen. Eine größere Frechheit, glaube ich, kann man sich gar nicht mehr leisten. Und man wundert sich, wie viel Geduld eigentlich die Leute haben, um so etwas immer noch zu schlucken und diese Leute nicht... Eine Maßnahme, die Banken zu sanieren, in Anführungszeichen, war, das Gesetz zu ändern, dass die jetzt andere Bilanzen vorlegen dürfen. Ja? Also, dass das aufgeweicht wurde, sogenannte Mickey Mouse Bilanzen dürfen die jetzt vorlegen, wo sie, die Bank selber, einschätzt, was ihre Schrottpapiere wert sind, und dann dürfen sie offiziell diese Summe in die Bilanz reinschreiben und wird vom Staat so anerkannt. Also es ist super klar, dass sich die nächste Krise schon wieder vorbereitet. Und was jetzt eben dazu kommt noch, ist, dass es dann nicht nur eine ökonomische Krise, Finanzkrise ist oder auch der Realwirtschaft, sondern dass es jetzt zu der zu Staatskrisen werden wird, wenn die zum Teil ja um die Hilfspakete zu finanzieren, haben die ja einfach die Notenpresse in Gang gesetzt, Geld gedruckt, ja, und so versucht man sich jetzt weiter zu wursteln und weiter zu hampeln, aber wohin das führt, ist ja schon ziemlich klar. Ja, auf die Finanzkrise folgt, wie du sagtest, die Krise der realen Wirtschaft. Die droht sich nun in den USA, Großbritannien, Spanien, Irland, Griechenland und etlichen anderen Staaten zu einer Fiskal- und, wie du sagst, Staatskrise auszuweiten. Das ist der Hammer. Parallel dazu zeichnet sich eine handfeste Verwerfung des globalen Währungssystems nicht nur für den US-Dollar und das britische Pfund ab. Auch der Euro, der in den letzten Wochen gegenüber Gold und anderen Währungen geschwächelt hat, scheint in seiner Stabilität gefährdet. Und die Finanzkrise ist längst noch nicht vorbei. Laut Internationalem Währungsfonds IWF hat das globale Bankensystem Verluste von etwa 4.000 Milliarden Dollar gemacht, wovon erst weniger als die Hälfte abgeschrieben sei. Das dicke Ende kommt also noch, und das in einer höchst verzwickten Situation. Kein Staat kann mehr aus dem Vollen schöpfen. Die Einnahmen gehen stark zurück und die Ausgaben explodieren. Vor allem aber sind viele Notenbanken dazu übergegangen, wie du sagtest, einfach nur die Notenpresse anzukurbeln. Und das ist schon kriminell. Da kann man nur sagen, das ist, als würdest du selber, wenn du eine Geldpresse zu Hause stehen hast, die in Gang setzen und würdest damit einfach immer weiter Notenscheine und das Volk jubeln. Irgendwann, was wird da passieren? Irgendwann ist eine Blase entstanden. Und die reale Wirtschaft wird wahrscheinlich absterben. Gut, ein Gruß von einem Freund aus Berlin. Hallo, liebe Freunde, hier aus dem Herzen Berlin, aus Kreuzberg, Heinrichsplatz, aus der Taqueria. Grüßt euch, euer Charlie, alias Klaus. Und ich berichte hier vom Heinrichsplatz aus Berlin mit meinem Freund Daddy. Und viele Grüße von der Uferkommune aus Tempelhof, deren Mitbegründer ich bin seit 79. Und es geht immer weiter. Und ich grüße auch Niemandsland und alle Freunde Berlins. Und lasst euch bei uns blicken. Wir kommen auch gerne zu euch. Ich liebe euch. Ciao. Stundenlang vor dem Kamin. lade ich dich ein. Und ich koche einen Tee, leise klingt die Musik. Und wir sprechen uns aus, so denk ich mir das Glück. Dort in meinem Haus, auf einer Insel. Ist alles klar, der letzte Sportfreund, da geht er, die letzte U-Bahn geht später und du bist immer noch da, genau da, wo ich dich das erste Mal sah, was damals vor 5 Minuten war und alles ist ganz wunderbar, du bist immer noch da und siehst dahin. Ich auf keinen Fall bin und verdrehst mit den Fingern dein Haar und nur Idioten finden das wunderbar. Ein Vollidiot bin ich gern, der letzte Verstand, der geht hin, die letzte U-Bahn geht später und du bist immer noch da, du bist immer noch da. Ist alles klar, ein plötzlicher Wind, da dreht er sich um sich selbst und dann weht er uns Blüten, Träume ins Haar. Ich sag, was geht jetzt und du sagst ja und ich weiß nicht, ob das eine Frage war und alles ist ganz wunderbar, du bist immer noch da. Auf keinen Fall bin und verdrehst mit den Fingern dein Haar und nur Idioten finden das wunderbar. Ein Vollidiot bin ich gern, der letzte Verstand, da geht er, die letzte U-Bahn geht später und du bist immer noch da, du bist immer noch da. Ihr hört Niemandsland, ihr hört unsere erste Sendung im neuen Jahr 2010. Das war ein Lied von Element of Crime aus Berlin. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um vielleicht noch eine kleine Reportage zu bringen. Vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen oder die nicht mitgezählt haben. Wir befinden uns im Jahr 12 von Niemandsland. Niemandsland feiert in diesem Jahr seinen 12. Geburtstag. 12 Jahre alt, das ist doch eine ganze Menge. Und wir wollen diese 12 Jahre auf unsere Art begehen, indem wir natürlich versuchen, besser zu werden, schneller zu werden, indem wir versuchen, unser Angebot an Informationen, an kommentierten Informationen und vielleicht auch kritischen Informationen, soweit das möglich ist, zu verbessern, zu erweitern und zu vergrößern. Wir wollen natürlich auch unterhalten. Das gehört auch zum Radio, das gehört auch zu Niemandsland. Und ich habe da eine kleine Reportage mit einem DJ, die stammt vom Sommer 2007. Das ist ein kleiner Rückblick auf 12 Jahre Niemandsland und ich möchte

weil da doch immer die Meinungsfreiheit meistens vor dem Verbot vielleicht Vorrang hat. Vielleicht das müsste man den Schritt tun vom Gangster-Rap zum Bangster-Rap, dann wird's vielleicht leichter verboten. Auch das hat's gegeben. Ich erinnere an das berühmte Gerichtsurteil von vor 3 oder 4 Jahren, als das damals verbotene Lied der Punk-Gruppe Slime Bullen, Schweine, Mollys und Steine, das stand lange auf dem Index und das wurde von einem Gericht als legal erklärt und darf offiziell in deutschen Radios oder wer auch will, kann das hören und spielen. Damals schon in Berlin wurde die Platte trotz Verbots ganz legal verkauft in vielen Plattenläden, besonders in Berlin-Kreuzberg. Das heißt, so eng nehmen die das gar nicht mal mit diesen Gewaltgeschichten und diesen obszönen Texten. Weil sie sich's noch leisten können. Erstmal, weil sie sich noch leisten können und weil unser System doch auch kein Ayatollah oder kein fundamentalistisches Regime ist. Da gibt's ganz andere Dinge, die in Betracht gezogen werden. Jo, unsere Sendung ist zu Ende, Werner. Abschließende Worte noch kurz. Hast du noch was auf dem Herzen, was wir hier an die Hörer... Na ja, gut, man muss ja nicht jetzt schon Mollys schmeißen. Es gibt ja auch andere Aktivitäten hier, zum Beispiel aus dem Stadtteil San Antonio. Die Nachbarschaftsvereinigung, die haben jetzt ihren Stadtteil als No-Go-Zone erklärt für Politiker und Unternehmer und Spekulanten. Und sagen, wenn ihr hier reinkommt, kriegt ihr mit uns Schwierigkeiten. Für diesen ganzen Abschaum, für diese Leute, die uns jeden Tag ganz unverfroren berauben. Also auch das wären noch Maßnahmen, sagen wir mal, unterhalb des Molly-Levels. Gut, ich jedenfalls wünsche mir für das neue Jahr 2010 weniger Diebstahl, mehr Kontrolle der Langfinger in den öffentlichen Ämtern, Rathäusern, Regierungssitzen, Ministerien, eine schärfere demokratische Kontrolle aller finanziellen und politischen Vorgänge in unseren Städten, auf Landesebene und auch in den Staaten. Und überhaupt eine bessere Politik. Das ist mein Wunsch. Neben allen anderen Dingen wie Gesundheit, Glück und Geld für alle Hörerinnen und Hörer. Tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Freitag, sagt euer Detlef Jeskatz. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, sag ich. Ich bin der Werner. Unsere Sendung wird morgen Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr live hier auf, nein, nicht live, zeitversetzt hier auf 91.4 FM wiederholt. Und wir sind auch im Internet unter www.contrabanda.org und www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, adeo, adios. Wir verabschieden uns mit arabischer Musik. حسيت